AfD-Radio Wissen. Grünstreifen. In der letzten Zeit werden immer wieder bei Facebook und Co. Artikel über Flüchtlinge verbreitet, die viel Geld gefunden haben sollen und das dann den Besitzern zurückgegeben haben. Viele dieser Meldungen sind falsch. Aber warum zum Teufel sollte jemand so eine Meldung falschen? Und wie kriegen wir raus, ob der Artikel, der da gerade in unsere Timeline gespült wurde, echt ist oder falsch? Sophie Rebmann aus der D-Radio Wissen Redaktion ist diesen Fragen nachgegangen. Warum fälschen Menschen Artikel über Flüchtlinge, die Geld finden? Rechte Blogs behaupten, die Medien würden die Nachrichten fälschen, weil sie damit gute Stimmung für die Flüchtlinge machen wollen. Der Blog Politically Incorrect zum Beispiel spricht von dem Phänomen des verlorenen Portemonnaies und behauptet, die Medien seien zu einem staatlichen Propagandaapparat geworden. Und was sagen diese Medien zu diesem Vorwurf dann? Na, da gibt es zum Beispiel die Seite Netz gegen Nazis, die schreibt, dass ein paar echte Meldungen tatsächlich existieren, aber viele Meldungen von Rassisten gefälscht werden. Die tun das scheinbar, um danach sagen zu können, dass die Artikel über ehrliche Flüchtlinge nicht real sind. Und das lässt sich genauso auch beobachten. Also wenn man die Artikel nach unten scrollt, schlagen einem rassistische Kommentare entgegen und neuerdings auch Behauptungen, dass es eben so viele Meldungen davon schon gibt, dass die Artikel unmöglich echt sein können. Ja, das hört sich nach einer ganz perfiden Strategie an. Artikel, die positiv über Flüchtlinge berichten, werden von Rechten gefälscht, damit diese Fälschungen dann den Medien untergeschoben werden. Es geht also darum, Medien unglaubwürdig zu machen und die Leute sollen einfach den Meldungen, die da kommen, den positiven Meldungen nicht mehr glauben. Ja, wahrscheinlich. Also viele der gefälschten Artikel sind auch echt leicht zu erkennen. Auf Facebook wurden Links zu Zeitungsartikeln gepostet, die aber nicht funktionieren. Also das heißt, da sieht man bei Facebook so ein Bild von einem Artikel und so einen Anreißer, aber dahinter verbirgt genau, sich gar nichts. Genau, man drückt da drauf und funktioniert einfach nicht. Oder aber darunter wird schon diskutiert. Genau, und drunter wird diskutiert. Oder es gibt Zeitungen, die einfach gar nicht existieren. Ja, es gibt aber auch Menschen, die sich dann tatsächlich mit diesen einzelnen Zeitungsartikeln auseinandergesetzt haben, die Bilder angeschaut haben und bemerkt haben, dass diese Bilder ursprünglich in einem ganz anderen Zusammenhang standen. Also zum Beispiel gibt es da so ein Bild von einem dunkelhäutigen Menschen, der seinen Koffer die Bahnüberführung hinaufträgt. Und in der gefälschten Version stand in der Bildunterschrift, dass der Flüchtling eben auf dem Bahnsteig einen Koffer gefunden hat und ihn dann abgegeben hat. Das stimmt aber gar nicht. Das Bild ist in Schwäbisch Hall entstanden, wo Flüchtlinge eine Zeit lang als Kofferträger gearbeitet haben. Und ja, solche Zusammenhänge haben verschiedene Webseiten eben aufgedeckt. Kann man denn auch zu dem Ursprung der Fälschung zurückkommen? Heißt das, kann man wirklich beweisen, dass das Fälschungen von Rechten sind, die da Polemik mit betreiben wollen? Nein, beweisen kann man das leider nicht. Ich habe mich einfach mal naiv gegeben und die Verfasser der Blogs und Betreiber von Facebook-Seiten angefragt, die solche Artikel eben gepostet haben und gefragt, woher kommen diese Artikel und sind die alle falsch? Und zwei Menschen haben mir tatsächlich geantwortet und sie streiten auch tatsächlich nicht ab, dass Nachrichten von Usern gefälscht wurden. Aber sie behaupten, dass zuerst die Medien und die Polizei diese Meldungen gefälscht haben, weil sie gute Stimmung für die Flüchtlinge machen wollten. Und diese Häufung dieser Nachrichten sei den Usern eben aufgefallen, woraufhin sie dann als Satire auf die Mainstream-Medien selber Artikel gefälscht haben. Gibt es denn tatsächlich also diese echten Artikel, echte Meldungen über Flüchtlinge, die Geld gefunden haben? Ja, zu Beginn meiner Recherche habe ich daran echt gezweifelt. Also wenn man sich Schlagzeilen durchliest wie Flüchtling Geldbörse mit 130 Euro ab oder Flüchtling fand 1000 Euro oder Flüchtlinge fanden 1500 Euro in Kleiderstapel. Da kann man skeptisch werden, ja. Ja, genau. Da denkt man sich echt, dass im Juli und im August einfach super, super viele Menschen viel Geld auf der Straße verloren haben, was ja sehr seltsam ist. Also es lag mal auf der Parkbank, dann eben in dem Sparbuch oder in Kleidung. Und das Geld haben dann eben scheinbar auch immer Flüchtlinge bemerkt, die es dann auch immer zur Polizei gebracht haben. Also das ist echt schon komisch. Und als bei genauerem Hinschauen dann eben auch einige der Meldungen tatsächlich falsch waren, habe ich erst einmal alle Artikel verdächtigt, gefälscht zu sein. Das heißt, du bist genau in die Falle getappt, die da die Leute, die gefälscht haben, aufgestellt haben. Du hast tatsächlich geglaubt, es gibt diese Meldungen überhaupt nicht mehr und hast die ganzen positiven Meldungen als Fälschungen gedacht. Also es hat also geklappt, was die gemacht haben. Ja, ganz genau. Ich bin da voll reingetappt. Bei 4 Fällen gehe ich inzwischen aber davon aus, dass sie tatsächlich echt sind. Das sind genau die 4 Fälle, über die verschiedene Zeitungen und Rundfunksender berichtet haben. Und 2 Meldungen habe ich auch versucht zurückzuverfolgen. Also ich habe die Pressemeldungen von der Polizei angeschaut, habe in den Polizeistationen angerufen und habe dann auch vor Ort angerufen. Und es gibt tatsächlich den Flüchtling und auch den oder die Person, die eben da ihr Geld verloren hat. Also die 2 Geschichten sind echt und stimmen. Nun ist das schon relativ viel, so eine geldgefundene Nachricht dass sie dann gleich viermal auftaucht in der kurzen Zeit. Ja, das stimmt. Aber das kommt scheinbar häufiger vor, als man denkt. Und gerade der Fall, bei dem eben diese 1000 Euro in dem Sparbuch gefunden wurden, der kann echt realistisch sein. Ne? Da hat irgendwer sein Geld einzahlen wollen. Ich glaube, dass oft Geld gefunden und abgegeben wird, aber darüber wird normalerweise nicht berichtet. Und als die Finder aber eben Flüchtlinge waren, hat man eben die Geschichte genutzt und publiziert. Tatsächlich der Gedanke, wir berichten so viel Negatives, jetzt wollen wir mal ein Positivbeispiel bringen. Also der Gedanke der Medienkollegen. Ja, genau. Also es ist ja auch eine schöne Sache, aber dann haben eben inzwischen einige Menschen diese schönen Artikel unglaubwürdig gemacht, indem sie eben falsche Meldungen im Netz gestreut haben. Ja, das geht ja ziemlich schnell. Und wenn man eben an den Artikeln nach unten scrollt, schlagen einem dann auch diese ganzen rassistischen Kommentare entgegen. Das heißt, die Meute ist sofort da. Genau. Ja, das heißt, denen wurde eben auch noch eine Plattform für ihre fremdenfeindlichen Meinungen geboten. Sophie, vielen Dank. D-Radio Wissen. Grünstreifen.